Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 1. Mai 97. Ich freue mich zu hören, dass die Gitarre endlich angekommen ist. Deinen Auftrag an Otto wird meine Frau gleich besorgen. Mein Kleiner hat sich nun ganz von den Blattern erholt und ist auch gar nicht sehr davon angegriffen. Das Zahnen fürchtet stark, bei der Inokulation gar nicht so wie die anderen Ärzte. Bei meinem Kleinen bestand er hartnäckig auf der Inokulation, obgleich ich und meine Frau starke Einwendungen machten. Ich bin noch immer nicht im Garten, das Regenwetter hindert, dass das Neugebaute in meinem Hause noch nicht trocknet. Ich sehne mich aber sehr hinaus, denn hier in der Stadt kann ich gar nichts mehr arbeiten. Humboldt hat uns nun verlassen und wahrscheinlich auf sehr lange Zeit. Goethe wird wohl auch am Ende des Sommers nach Italien gehen, da der Friede jetzt die Reise wieder möglich macht. Gott sei für diesen Frieden tausendmal gelobt. Er wird uns allen wohltätig sein. Goethens Hermann und Dorothea erscheint diese Michaelis-Messe in Kalenderform bei Viehweg in Berlin. Er hat diese Form vorgezogen, teils weil man ihn noch einmal so gut dafür bezahlen kann, teils um das Gedicht auf diese Weise recht in Umlauf zu bringen. Zu meinem Almanach ist noch wenig zusammengetragen, er wird aber schon nach und nach werden. Dein SCH. Was du neulich über Herder und Wieland schriebst, war mir recht aus der Seele gesprochen. Wieland ist beredt und witzig, aber unter die Poeten kann man ihn kaum mit mehr Recht zählen als Voltairen und Popen. Er gehört in die löbliche Zeit, wo man die Werke des Witzes und des poetischen Genies für Synonyme hielt. Was einen aber so oft an ihm irre macht im Guten und Bösen, das ist seine Deutschheit bei dieser französischen Apretur. Diese Deutschheit macht ihn zuweilen zum echten Dichter und noch öfters zum alten Weib und zum Philister. Er ist ein seltsames Mittelding. Übrigens fehlt es seinen Produkten gar nicht an herrlichen, poetischen und genialischen Momenten, und sein Naturell ist mir noch immer sehr respektabel, wie vieles auch bei seiner Bildung gelitten hat. Herder ist jetzt eine ganz pathologische Natur, und was er schreibt, kommt mir bloß vor wie ein Krankheitsstoff, den dieser auswirft, ohne dadurch gesund zu werden. Was mir an ihm fatal und wirklich ekelhaft ist, das ist die feige Schlaffheit bei einem innern Trotz und Heftigkeit. Er hat einen giftigen Neid auf alles Gute und Energische und affektiert, das Mittelmäßige zu protegieren. Goethen hat er über seinen Meister die kränkendsten Dinge gesagt. Gegen Kant und die neuesten Philosophen hat er das größte Gift auf dem Herzen, aber er wagt sich nicht recht heraus, weil er sich vor unangenehmen Wahrheiten fürchtet und beißt nur zuweilen einem in die Waden. Es muß einen indignieren, daß eine so große, außerordentliche Kraft für die gute Sache so ganz verloren geht. Schlosser gibt mir zuweilen auch eine ähnliche Empfindung. Es